Abschnitt 33 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript, vierter Teil. Der Abschluss. Aus dem Chaos der Erinnerungen und Gedanken, in dem meine Seele versank, als ich sah, dass ich Nettie auf der Erde befinde und nicht mit mir zusammentreffen wolle, erhob sich nur das Endergebnis klar und deutlich. Dies kristallisierte sich gleichsam von selbst heraus, ohne irgendeinen logischen Prozess, und stand über jeden Zweifel. Doch vermochte ich mich damit nicht abzufinden. Ich wollte meine Tat mir und anderen gegenüber begründen. Vor allem aber konnte ich mich nicht in den Gedanken finden, dass Nettie meine Tat nicht begreifen, sie für einen bloßen Ausbruch des Gefühls halten könnte. Obschon sie doch eine logische Notwendigkeit gewesen war, die sich unvermeidlich aus meiner ganzen Geschichte entwickelt hatte. Es galt also vor allem folgerichtig, meine Geschichte zu erzählen, um der Genossen, um meiner, um Netties Willen. Deshalb wurde dieses Manuskript geschrieben. Werner, der es als erster lesen wird, am Tage nach Wladimirs und meiner Flucht, möge für dessen Veröffentlichung sorgen. Selbstverständlich muss er die nötigen, durch unsere konspirative Tätigkeit bedingte Abänderungen vornehmen. Das ist meine einzige Bitte. Ich bedauere sehr, dass ich ihm nicht zum Abschied die Hand drücken kann. Während ich an diesen Erinnerungen schrieb, erhob sich die Vergangenheit immer heller und klarer vor mir. Das Chaos verwandelte sich in Gewissheit. Die von mir gespielte Rolle sowie meine Lage zeichneten sich scharf in meinem Bewusstsein ab. Mit gesundem Verstand und klarer Erinnerung vermag ich alles zum Abschluss zu führen. Zweifellos überstieg die mir gestellte Aufgabe meine Kräfte. Worin aber ist die Ursache meines Misserfolges zu suchen und wie ist der Irrtum zu erklären, den sich Mannys durchdringender, hoher Verstand bei meiner Wahl zu Schulden kommen ließ? Ich entsann mich eines Gespräches, das ich mit Manny über meine Wahl geführt hatte. Es war zu jener glücklichen Zeit gewesen, als Netties Liebe in mir den unbegrenzten Glauben an meine Kraft erweckt hatte. »Wie kam es, Manny«, fragte ich, »dass Sie aus der großen Menge verschiedenartigster Menschen unseres Landes, deren Bekanntschaft Sie während Ihres Aufenthaltes auf der Erde gemacht hatten, gerade mich für den geeignetsten Vertreter der Erde gehalten haben?« »Die Auswahl war nicht besonders groß«, entgegnete er. Sie musste im Rahmen der Vertreter des wissenschaftlich-revolutionären Sozialismus getroffen werden, denn alle anderen Weltanschauungen standen der unseren noch weit ferner. Mag sein, wäre es aber nicht viel leichter gewesen, unter den Proletariern, die die Basis und die Kraft unserer Bewegung bedeuten, das Richtige zu finden? Ja, es wäre richtiger gewesen, dort zu suchen, aber ich hätte bei ihnen nicht das gefunden, was mir unentbehrlich schien. Die umfassende, vielseitige Bildung, die höchste Stufe ihrer Kultur. Diese Tatsache lenkte meine Suche nach der anderen Seite. So sprach Manny. Seine Annahme bewahrheitete sich nicht. Bedeutet dies, dass er überhaupt keinen Erdenmenschen hätte mitnehmen dürfen? Dass der Unterschied zwischen den beiden Kulturen ein unüberbrückbarer Abgrund ist, über den der Einzelne nicht hinüber zu gelangen und den bloß die Gesellschaft zu besiegen vermag? Das zu glauben wäre für mich persönlich ein großer Trost. Doch zweifle ich ernstlich daran. Ich glaube vielmehr, dass ich Manny in jener Ansicht, die unsere Arbeitergenossen betrifft, geirrt habe. Wodurch erlitt ich Schiffbruch? Die erste Ursache war vielleicht der Umstand, dass sich eine Unmenge Eindrücke des fremden Lebens auf meinen Geist stürzte, dass deren Reichhaltigkeit mein Bewusstsein überflutete und die Ufer verwischte. Mit Netties Hilfe überlebte ich die Krise und fand mich wieder zurecht. Aber war nicht diese Krise selbst die Folge jener erhöhten Empfindsamkeit, jener verfeinerten Wahrnehmung, die rein geistig arbeitenden Menschen eigen ist? Würde vielleicht einer primitiveren, etwas weniger komplizierten, widerstandsfähigeren und einfacheren Natur alles leichter gefallen und für sie der rasche Übergang weniger schmerzlich gewesen sein? Vielleicht wäre es für den minder gebildeten Proletarier weniger schwer gewesen, sich in ein neues, höheres Dasein zu finden. Freilich hätte er weit mehr Neues lernen müssen. Doch wäre in seinem Fall nicht nötig gewesen, so viel Altes zu verlernen. Und gerade dies ist das Schwerste. Mir scheint, dass ich in dieser Hinsicht recht habe. und dass sich in Mannys Berechnung ein Fehler eingeschlichen hatte, indem er dem Kulturniveau mehr Bedeutung beimaß als der kulturellen Entwicklungskraft. Ferner wurden meine Seelenkräfte von dem Charakter jener Kultur zermalmt, an die ich mich mit meinem ganzen Wesen anzupassen versuchte. Ihre Erhabenheit erdrückte mich. Die Tiefgründigkeit ihrer sozialen Bande, die Reinheit und Durchsichtigkeit der Verhältnisse zwischen Mensch und Mensch. Sternys Rede, die auf etwas plumpe Art die Unermesslichkeit der zwei Lebenstypen beleuchtete, war bloß die Veranlassung, der letzte Anstoß, der mich in die Untiefe stürzte, an deren Rand mich mit elementarer, unbezwinglicher Kraft der Widerspruch zwischen meinem Innenleben und dem ganzen sozialen Milieu in der Fabrik, der Familie, der Gesellschaft, unter Freunden getrieben hatte. Und abermals muss ich fragen, ob diese Widersprüche nicht gerade bei mir doppelt so stark und scharf fühlbar wurden, bei mir, dem revolutionären Intellektuellen, der 9/10 seiner Arbeit entweder in der Einsamkeit verrichtet hatte oder zumindest unter Bedingungen, die ihn von seinen auf einer anderen Bildungsstufe stehenden Mitarbeitern absonderten. Bei mir, dessen Persönlichkeit sich von den anderen abgesondert hatte. Würden sich diese Widersprüche nicht weit schwächer bei einem Menschen ausgewirkt haben, der 9/10 seines Arbeitslebens auf primitive, undifferenzierte Art verbracht, sich aber stets in einem Kameradenkreis aufgehalten hatte, mit diesem durch eine grobe, aber tatsächliche Gleichheit verbunden? Mir schien, dass dem so sei und dass Manny seinen Versuch in anderer Richtung wiederholen müsste. Zwischen den beiden von mir erlittenen Schiffbrüchen hatte es eine Zeit der Entschlossenheit und der männlichen Tatkraft im Kampfe gegeben. Das, was damals meine Kraft aufrechterhielt, half mir auch heute, ohne ein Gefühl allzu großer Demütigung, den Abschluss zu machen. Nettys Liebe. Freilich war Nettys Liebe ein edler und liebevoller Irrtum gewesen. Dennoch war eine solche Liebe möglich. Diese Tatsache konnte durch nichts und niemanden weggeleugnet und verändert werden. Für uns bedeutete sie eine Bürgschaft für die tatsächliche Annäherung der beiden Welten und für ihre künftige Verschmelzung zu einer einzigen, ungeahnt schönen und starken Welt. Und ich selbst, für mich gibt es keinen Abschluss. Für das neue Leben war ich nicht geeignet, nach dem alten verlangte es mich nicht mehr. Ich gehöre ihm nicht mehr an, weder den Gedanken noch den Gefühlen nach. Es gibt nur einen Ausweg. Die Zeit ist vorüber. Mein Spießgeselle erwartet mich im Garten. Eben hörte ich sein Signal. Morgen werden wir bereits fern von hier sein, auf dem Wege dorthin, wo das Leben brodelt und die Ufer überflutet, wo es leicht sein wird, die mir so verhasste Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft zu verwischen. Leb wohl, Werner, guter alter Genosse. Gegrüßt seist du, neues strahlendes Leben, und auch du, dessen leuchtende Erscheinung. Meine Nettie. Ende von Abschnitt 33.